Erster Moses kam nicht vom Berg zurück. Das Volk ging zu Aaron. Sie sagten, mach uns einen Gott. Wir wissen nicht, was mit Moses ist. Er führte uns aus Ägypten. Zweiter Aaron sagte, nehmt die goldenen Ringe ab. Eure Frauen und Kinder tragen sie. Bringt sie mir hier. Dritter, alle Leute nahmen ihre goldenen Ringe ab. Sie brachten sie zu Aaron. Vierter Aaron nahm das Gold. Er machte ein Kalb daraus. Das Volk rief, das ist dein Gott, Israel. Er führte dich aus Ägypten. Fünfter Aaron sah das Kalb. Er baute einen Altar davor. Aaron sagte, morgen feiern wir ein Fest für Jahwe. Sechster, am nächsten Morgen opferten sie Tiere. Das Volk aß und trank. Dann standen sie auf und tanzten. Siebter, Jahwe sagte zu Moses, geh hinunter. Dein Volk ist schlecht. Du hast sie aus Ägypten geführt. Achter, sie haben meinen Weg schnell verlassen. Sie machten ein Kalb. Sie beteten es an. Sie opferten ihm. Sie riefen, das ist dein Gott, Israel. Er führte dich aus Ägypten. Neunter, Jahwe sagte zu Moses, dieses Volk ist sehr stur. Zehnter, lass meinen Zorn sie vernichten. Ich mache dich zum Vater eines großen Volkes. Elfter, Moses bat Jahwe, seinen Gott. Er sagte, Jahwe, warum bist du so zornig? Du hast dein Volk aus Ägypten geführt. Zwölfter, die Ägypter sollen nicht sagen, er führte sie weg, um sie zu töten. Hör auf, zornig zu sein. Ändere deine Meinung über das Unglück. 13. Denke an Abraham, Isaac und Israel. Du hast ihnen versprochen, eure Kinder werden viele sein. Sie werden wie die Sterne am Himmel sein. Ich gebe ihnen dieses Land für immer. 14. Jahwe änderte seine Meinung. Er wollte seinem Volk kein Unglück bringen. 15. Moses ging vom Berg hinunter. Er hatte zwei Steintafeln in der Hand. Auf beiden Seiten der Tafeln stand etwas geschrieben. 16. Gott hatte die Tafeln gemacht. Gott hatte die Schrift darauf geschrieben. 17. Josua hörte lauten Lärm vom Volk. Er sagte zu Moses, das ist Lärm wie im Krieg im Lager. 18. Moses antwortete, das ist kein Kriegslärm. Ich höre Gesang. 19. Moses kam zum Lager. Er sah das Kalb und die Leute tanzen. Moses wurde sehr zornig. Er warf die Tafeln weg. Sie zerbrachen am Berg. 20. Er nahm das Kalb. Er verbrannte es und machte es zu Staub. Er streute den Staub ins Wasser. Er gab es den Israeliten zu trinken. 21. Moses fragte Aaron, was haben diese Leute dir getan? Du hast sie zu einer großen Sünde gebracht. 22. Aaron antwortete, sei nicht zornig, Herr. Du weißt, das Volk ist schlecht. 23. Sie baten mich, mach uns einen Gott. Wir wissen nicht, was mit Moses ist. Er führte uns aus Ägypten hierher. 24. Ich sagte, wer Gold hat, soll es abnehmen. Sie gaben es mir. Ich warf es ins Feuer. Daraus wurde dieses Kalb. 25. Moses sah, dass das Volk außer Kontrolle war. Aaron hatte sie machen lassen, was sie wollten. 26. Moses stand am Tor des Lagers. Er rief, wer zu Jahwe gehört, kommt zu mir. Alle Leviten kamen zu ihm. 27. Er sagte zu ihnen, Jahwe, der Gott Israels, sagt, nehmt euer Schwert. Geht durch das Lager. Tötet eure Brüder und Freunde. 28. Die Leviten taten, was Moses sagte. An diesem Tag starben etwa 3000 Männer vom Volk. 29. Moses sagte, ihr habt heute für Jahwe gehandelt. Jeder war gegen seinen Sohn und Bruder. Jetzt wird Segen auf euch sein. 30. Am nächsten Tag sagte Moses zum Volk, ihr habt eine sehr große Sünde getan. Ich gehe zu Jahwe hinauf. Vielleicht bekomme ich Vergebung für eure Sünde. 31. Moses ging wieder zu Jahwe. Er sagte, ach, Dieses Volk hat sehr gesündigt. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. 32. Bitte vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, streiche meinen Namen aus deinem Buch. 33. Jahwe antwortete Moses, wer gegen mich sündigt, den streiche ich aus meinem Buch. 34. Ich gehe jetzt und führe das Volk. Führe sie dorthin, wo ich es dir gesagt habe. Mein Engel geht vor dir her. Später werde ich sie für ihre Sünde bestrafen. 35. Jahwe brachte Unglück über das Volk. Sie hatten das Kalb gemacht, das Aaron gemacht hatte.